Pressemitteilung der Piratenfraktion im Landtag NRW. Fraktionssitzung, das Wichtigste in Kürze, 22. August 2012. Die Finanzordnung ist in der heutigen Fraktionssitzung intensiv beraten worden. Sie bekam allerdings noch nicht die nötige Mehrheit. Die Fraktion hat die Zusammensetzung der Arbeitskreise beschlossen. Arbeitskreis 1, Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation, Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, Sportausschuss, Integrationsausschuss. Arbeitskreis 2, Haushalts- und Finanzausschuss, Unterausschuss Personal, Unterausschuss Landesbetriebe und Sondervermögen, Ausschuss für Haushaltskontrolle, Ausschuss für Kommunalpolitik. Arbeitskreis 3, Ausschuss für Europa und eine Welt, Ausschuss für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie, Kultur- und Medienausschuss, Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Arbeitskreis 4, Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie, Unterausschuss Bergbausicherheit und Arbeitskreis 5, Hauptausschuss, Innenausschuss, Petitionsausschuss, Rechtsausschuss, Vollzugskommission im Rechtsausschuss. Es haben sich einige Interessierte an einer der Schulungen der linken Medienakademie im Bereich Rhetorik und Kommunikation gemeldet. Die meisten bevorzugen als Termin den 3. November 2012 in Düsseldorf. Wer ebenfalls teilnehmen möchte, trägt sich bitte hier ein. https://20piraten.piratenpad.de/98. Die Abgeordneten haben beschlossen, dass jedes Mitglied des Landtags der Fraktion die Möglichkeit hat, auf dem Fraktionsblog Beiträge einzustellen. Zudem sollen bereits existierende persönliche Blogposts angeteasert und verlinkt werden dürfen. Die Fraktion hat per Blogabstimmung folgende Vertreter für die einzelnen Gremien gewählt: Beirat Verbraucherschutz Simone Brandt, Beirat Verband Tourismus Oliver Bayer, Beirat IRR Innovationsregion Rheinisches Revier N Oliver Bayer, Begleitausschuss NRW EU Ziel 2 Programm Kai Schmalenbach, Landesbeirat für Emissionsschutz Kai Schmalenbach. Der neue Sitzplan für den Plenarsaal liegt vor. Danach sitzen die Abgeordneten der Piratenfraktion entgegen ihres Antrags links außen. Das Protokoll der Fraktionssitzung in voller Länge https://20piraten.piratenpad.de/109. Verantwortlich für diese Pressemitteilung ist die Piratenfraktion im Landtag NRW, Pressesprecher Ingo Schneider, presse@piratenfraktion-nrw.de. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.